بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا also gebet Allah dem Herrn der Welten Allahs Segen und halbe Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter mit dem 436. Hadith. Zwar ist es immer noch das Kapitel As-Salah auf der Seite 226. Und beim letzten Mal vor dem Monat Ramadan, möge Allah Azzawajal von mir und euch fasten eure Gebete annehmen, hatten wir das 11. Unterkapitel begonnen. Und zwar ging es darum, dass jemand ein Salat verschlafen oder vergessen hat. Und wir haben uns ein paar Hadithe angeschaut über die Rückkehr des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Feldzug von Khaybar. Und er hatte mit einigen Leuten Rast gemacht, unter anderem mit Bilal radiallahu anhu, und hat ihn beauftragt, Wache zu halten bzw. wach zu bleiben, damit er die anderen zum Morgengebet wecken kann. Und wir haben uns dazu schon den Hadith 435 angeschaut, aber kurze Wiederholung und nochmal Einstieg lesen wir uns diesen Hadith noch einmal zusammen durch. Aber bevor wir uns den Hadith zusammen durchlesen und dann weitermachen, anhand der Überschrift erkennen wir eine wichtige Thematik. Und zwar, er sagte, Imam Abu Dawud sagte, wer ein Salah verschlafen oder vergessen hat. Und in der Begebenheit ging es um das Verschlafen eines Fardgebetes, des Fajr-Gebetes. Und als würde der Imam uns sagen, das, was für jemanden gilt, der verschlafen hat, gilt parallel für jemanden, der vergessen hat. Okay? Und das ist eine Art Qiyas. Also das heißt, Qiyas ist, dass man ein Urteil, in diesem Fall, dass man ein verpasstes Gebet nachholt, sobald man sich daran erinnert, von einem bekannten Fall, das ist hier, dass man verschlafen hat, überträgt auf einen noch unbekannten Fall, nämlich den Fall, dass man vergessen hat, aufgrund einer entscheidenden Gemeinsamkeit, sage ich mal, oder aufgrund dessen, dass die entscheidende Ursache dafür, also aufgrund der gemeinsamen Ursache, ja, weil die auf Arabisch Illa, denn die eigentliche Ursache des Ganzen ist, ist die Frage, ist es der Schlaf an sich oder ist es in einem anderen Fall könnte es sein, man schläft nicht, sondern man ist ohnmächtig. In einem anderen Fall könnte es sein, man hat es vergessen. Und die Frage ist, geht es tatsächlich nur um das Schlafen oder geht es einfach darum, dass man dieser Sache gegenüber unaufmerksam war oder dass man diese Sache einfach, sage ich mal, aus Versehen gemacht hat. Okay? Und dieses aus Versehen gemacht hat, das heißt, man es nicht beabsichtigt hat und deswegen von der Schuld freigesprochen ist, ist wohl, Wallahu a'lam, die gemeinsame Illa, ja, die eigentliche Ursache, und nicht das Schlafen an sich. Nicht das Schlafen an sich. Und dadurch, dass wir das so herausgearbeitet haben, gesagt haben, es geht darum, dass man etwas, eine Sache aus Versehen gemacht hat, und deswegen kann man sie nachholen, können wir sagen, das gilt nicht fürs Schlafen, sondern gilt auch für andere Fälle, wie das Vergessen. Oder, und jetzt können wir weitermachen und sagen, auch jemand, der unter Zwang stand, ja, den man nicht hat beten lassen, sage ich mal, ja, und der deswegen nicht beten konnte, dass er ebenfalls dieses Gebet nachholen kann. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf dem Heimweg vom Feldzug in Khaybar nachts reiste. Als uns der Schlummer einholte, machte er Rast und er sagte zu Bilal, halte du heute Nacht Wache. Bilal fielen die Augen zu, während er sich an sein Kamel lehnte. Weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch Bilal radiallahu anhu noch irgendeiner von seinen Freunden wachte auf, bevor die Sonne auf sie schien. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war der Erste, der aufwachte. Da erschrak er und sagte: Bilal. Er sagte: Mir ist dasselbe passiert wie dir. Mögen meine Eltern für dich geopfert werden, o Gesandter Allahs. Daraufhin zogen sie ein wenig weiter. Dann vollzog der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu und ordnete Bilal an, die Iqama auszurufen. Dann leitete er für sie das Subh Salah, also das Morgen Salah, Fajr Salah. Als er das Salah beendet hatte, sagte er: Wenn jemand vergessen hat, ein Salah zu beten, soll er es verrichten, sobald er sich daran erinnert, denn Allah, der Erhabene, sagte: Verrichte das Salah, sobald du dich daran erinnerst. Ibn Shihab pflegte dementsprechend zu lesen. Dementsprechend haben wir gesagt, weil im Hadith heißt es: Aqim as-salata lidh-dhikra. Ja, Aqim as-salata lidh-dhikra. Und das ist eine Shad-Lesart. Die Mutawatir-Lesart ist Aqim as-salata lidh-dhikri in Surat Taha. Tamam. Imam Ahmed sagte, Ambasa sagte, das ist in der Überlieferung über Yunus, zu meinem Gedenken, Lidikri. Das heißt, so wie es im Koran bekannt ist und geschrieben und überliefert worden ist. Ahmed sagte, Kara bedeutet Schlummer. Das hilft uns nicht viel weiter im Deutschen, weil das haben wir eh schon übersetzt, als uns der Schlummer langsam einholte. Es geht darum, dass auch im Arabischen gibt es Begriffe, die nicht mehr geläufig sind, deswegen dann erläutert werden von den Überlieferern. Ja? Weil du musst überlegen, Imam Ahmed hat vielleicht 200 Jahre später gelebt, nachdem dieses Ereignis passiert ist, oder noch mehr. Und dementsprechend gibt es nicht nur das, hat auch nichts damit zu tun, sondern die arabische Sprache ist so vielfältig, weil es so viele verschiedene Stämme gibt. Ja? Und auch damals gab es ja nicht das eine Hocharabisch, es gab viele Arten von Hocharabisch. Deswegen gibt es ja im Koran unter anderem diese bekannten vielen Lesarten des Koran. Und auch innerhalb einer einzelnen Art gibt es verschiedene Ausdrücke, die zurückzuführen sind auf verschiedene arabische Stämme. Ja? Und deswegen ist es ganz normal, dass ein Araber damals, heute sowieso, aber damals nicht jedes Wort im Koran verstanden haben muss. Ja? Sondern, warum? Weil das eine kommt, Ausdruck aus dem Stamm, andere aus dem Stamm, aus dem Stamm. Und das ist natürlich eine Art, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch natürlich die Herzen vereint hat. Ja? Weil, yani, kannst du dir vorstellen, wie Zayd radiallahu anhu sich gefreut hat, dass Allah azza wa jal ihn seinen Namen als den einzigen Sahabi im ganzen Koran erwähnt hat. Der wird sagen, das ist meine Lieblingsaya. Ja? Und wenn das für Namen gilt, dann erst recht für Ausdrücke, die bestimmten Gegenden verwendet werden. Oder wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein Hadith gesprochen hat in einem bestimmten Dialekt, dann so gewinnt man die Herzen. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass dieser Koran von Allah Azza wa Jal ist. Denn welcher Mensch kennt alle Dialekte? Ja? Welcher Mensch kann alle Dialekte sprechen? Welcher Mensch kennt die verschiedenen Worte in allen Gegenden? Das sind alles Hinweise darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Sprecher dieses edlen Buches ist. In dem Hadith haben wir auch den Hinweis, den ich zu Beginn gemacht habe, auf die Überschrift, denn dass die Begebenheit ist, und das ist jetzt natürlich das Schöne an der ganzen Geschichte und auch eine, wir sagen ja, der Prophet a.s., weil er es selbst gesagt hat, auch sagt wenig Worte, die viele Bedeutungen beinhalten. Ist euch aufgefallen, dass in dieser Begebenheit haben sie ja das Gebet verschlafen. Aber was sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, in dieser Überlieferung? Wenn wir gucken im hier. Man nasiya salatan. Man nasiya salatan. Das heißt, wer ein Gebet vergessen hat zu verrichten. Ja? Und es ist nicht vergessen im eigentlichen Sinne, sondern hier wurde verschlafen. Als wollte er sagen, die Ursache ist dieselbe. Es ist die Unaufmerksamkeit, das ist das Ausversehen, die Unabsichtlichkeit. In diesem Fall darfst du es nachholen. Das heißt, der Prophet a.s. hat etwas mit seiner Aussage nicht nur die Situation erklärt, in der sie sich gerade jetzt befinden, sondern auch eine andere Situation erklärt, die, und das gibt es in mehreren Hadithen, dass der Prophet a.s. nicht nur auf die Frage antwortet, sondern mehr als das, aber dadurch keinen Vortrag gehalten hat, dass man sagt, ich habe doch nur das eine gefragt, warum erzählst du mir das andere? Sondern in einem Satz dir und den Muslimen nach ihm a.s. das Leben leicht gemacht. Und der eine klassische Fall ist ja immer dieser Hadith, wo er gefragt wird, a.s. manchmal reisen wir auf dem Meer, nehmen aber nur wenig Wasser mit uns mit. Wenn wir dieses Wasser trinken, sind wir durstig. Wenn wir dieses Wasser für den Wudu benutzen, dursten wir. Wenn wir es trinken, können wir aber kein Wasser mehr, um Wudu zu machen. Dürfen wir das Wasser vom Meer benutzen, um Wudu zu machen? Dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatu. Das heißt, das Wasser ist reinigend und das Verendete von diesem Wasser ist halal. Und das Verendete, weil dieser Satz hat eigentlich mit der Frage gar nichts zu tun, aber diese Menschen befinden sich auf dem Meer und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie mal einen toten Fisch finden, einen toten Wal finden, wie in einer Überlieferung, wo sie dann tagelang davon gegessen haben. Und dadurch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm, wie gesagt, das Leben leicht gemacht. طيب, schauen wir uns die nächste Überlieferung dazu an. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, geht weg von diesem Ort, an dem euch die Unachtsamkeit ereilte. Dann ordnete er Bilal radiallahu anhu an, zum Salat zu rufen. Er rief den Adhan und die Iqama aus und dann betete er. Und hier heißt es eben, asabatkum fihi al-ghafla. Al-ghafla. Und das ist ja dieser Hinweis, worum es eigentlich geht. Es geht nicht nur um den Schlaf. Ja? Weil die Unaufmerksamkeit, die Unachtsamkeit kann dich auch eilen, wenn du im Wachzustand bist. Ja? Die Tatsache, dass er dann in dieser Überlieferung ist natürlich wichtig für uns, dass es heißt, weil der Überlieferung vorher hieß es, die Iqama rief er aus. Hier heißt es den Adhan und die Iqama. Adhan und die Iqama. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Adhan dafür da ist, für zwei Sachen da ist. Einmal den Menschen zu sagen, dass die Gebetszeit eingetroffen ist, und einmal den Hinweis darauf, den Menschen zu sagen, wir möchten uns zum Beten versammeln, kommt. Und das ist wichtig, diese zwei Voraussetzungen sind wichtig. Die erste Voraussetzung bedeutet, dass du nicht vor der Zeit Adhan machen darfst. Außer beim Jum'ah oder beim Fajr, aus anderen Gründen macht man dann den Adhan auch schon vor der Zeit. Aber das ist ein anderes Thema. Da kann man schon vor der Zeit. Die zweite Voraussetzung, wir treffen uns jetzt zum Beten. Das ist der Sinn vom Ausrufen des Adhan. Das hilft uns, dass wir sagen, wenn wir das Gebet nicht am Anfang der Zeit verrichten wollen, dann brauchen wir auch den Adhan nicht am Anfang der Zeit auszurufen. Macht keinen Sinn. Rufst die Leute umsonst zur Moschee. Und deswegen in manchen Moscheen im Sommer, bei uns zum Beispiel in Deutschland, ist die Fajr-Zeit sehr früh, ja, relativ früh. Und viele Moscheen schieben die Fajr-Zeit hinaus. Vielleicht um eine halbe Stunde, vielleicht sogar um eine Stunde, vielleicht sogar noch mehr. Und dann ist die Frage eben, wann soll man den Adhan ausrufen? Nach der ersten Ansicht würdest du sagen, am Anfang der Zeit. Aber was ist der Sinn, wenn die Leute dann kommen und dann noch eine Stunde warten müssen oder mehr? Deswegen wird der Adhan sinnvollerweise dann ausgerufen, wann die Menschen sich auf das Gebet vorbereiten sollen. Und gemeint sind natürlich die Menschen in unmittelbarer Nähe, die den Adhan dann hören können und Zeit brauchen, um den Wudu zu vollziehen und zur Moschee zu laufen und ihr Sunna-Gebet zu verrichten. Das ist also, worauf man achtet. Und wenn man sich einigt auf etwas anderes, es ist kein Problem. Aber das ist normalerweise der Sinn und Zweck, dass der Adhan ausgerufen wird. Ebenso weist die Tatsache, dass der Prophet a.s.w. den Adhan und die Adqama ausgerufen hat, auch noch auf eine andere Sache hin, die ich jetzt erwähnen möchte bei der nächsten Überlieferung, erst weil es da deutlicher zum Vorschein kommt. Abu Qatada im 437. Hadith berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise war. Abu Qatada erzählt, radiallahu anhu, er wich vom Weg ab und ich blieb hinter ihm. Dann sagte er, schau mal, ich sagte, das sind 1, 2, 3 Reiter. Ich zählte, bis wir 7 waren. Er sagte, achtet auf unser Gebet. Er meinte das Fajr-Gebet. Dann schliefen sie alle ein. Nichts anderes weckte sie auf als die Hitze der Sonne. Als sie aufstanden, reisten sie eine Weile weiter und stiegen dann ab und vollzogen den Wudu. Bilal rief den Adhan aus, sie beteten dann die beiden freiwilligen Rak'a des Fajr-Gebetes und anschließend das Fajr-Gebet selbst. Als sie dann auf die Sättel stiegen, sprachen manche untereinander, wir waren in unserem Gebet nachlässig. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf Schlaf gibt es keine Nachlässigkeit. Nachlässigkeit gibt es nur, wenn man wach ist. Wenn jemand von euch ein Gebet verpasst, so soll er es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Und wenn es am nächsten Tag ist, dann zur richtigen Zeit am nächsten Tag. In dieser Überlieferung gibt es natürlich ein paar Sachen, die uns interessieren, weil sie eben nicht genauso sind wie in der anderen Überlieferung. Es scheint so, als wäre es die gleiche Begebenheit wie die erste. Wallahu tabarak ta'ala alam. Solche Begebenheiten können sich natürlich im Laufe eines Lebens öfter geschehen. Denk an dich selbst, wie oft du dein Fajr-Gebet mal verschlafen hast. Und deswegen kann so öfter passieren. Aber hier heißt es erst einmal, der Prophet a.s., nachdem er sie aufmerksam gemacht hat darauf, dass sie auf die Gebete achten sollen, und auch in der anderen Überlieferung hat er Bilal extra dafür eingesetzt. Ja. Und trotzdem sind sie der Sache nicht nachgegangen. Ja, sie waren sind eingeschlafen. Und der Prophet a.s. hat sie dafür nicht angegriffen und kritisiert. Und das weist darauf hin, dass sie dadurch keine Sünde begangen haben. Dann heißt es, dass als sie aufstanden, reisten sie eine Weile weiter und stiegen dann ab. Warum reisten sie eine Weile weiter? Weil in einer anderen Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, das ist ein Ort, an dem uns der Shaitan an dem der Shaitan anwesend war oder zu uns gekommen oder uns erschienen ist. Und deswegen hat er angeordnet, dass sie weiterreisen sollen. Aber das ist natürlich eine Angelegenheit des Raib. Also du weißt das nicht, außer wenn Allah oder sein Gesandter dir diese Sachen mitgeteilt haben. Deswegen bauen wir darauf kein Urteil auf. Zweitens, die Tatsache, dass sie weitergereist sind. Und du musst dir vorstellen, das ist eine Kompanie. Eine Kompanie ist ein Teil einer Armee. Was meint ihr, wenn man da 20, 30, 40 Leute hat oder mehr, die am Aufstehen sind und bis sie sich bereit gemacht haben, auf ihr Sattel hingesetzt haben und losgereist sind und dann, Allahu a'lam, wie lange sie gereist sind, dann wieder der Befehl kommt, dass sie alle halten sollen, ihre Kamele anbinden sollen, absteigen sollen. Weil dieser ganze Prozess dauert eine gewisse Zeit, ohne dass wir sie jetzt näher definieren können. Ja? Aber es dauert eine gewisse Zeit. Und ob das eine halbe Stunde ist, eine Stunde ist, Allahu a'lam. Ja? Aber unter einer halben Stunde wird wohl nichts laufen bei solchen Sachen. Und diese Sache weist eben darauf hin, dass das Nachholen des verschlafenen Gebetes oder verpassten Gebetes, dass man dafür Zeit hat, dass man das richtigerweise im Gegensatz zu manchen Gelehrten, die gesagt haben, man muss beten, sobald man sich daran erinnert, sofort danach, ja, dass diese Sache nicht so gemeint ist. Denn im Koran heißt es, oder in der Überlieferung hier zu diesem Vers heißt es, bete, sobald du dich wieder daran erinnerst. Gemeint ist aber, sobald du dich daran erinnerst, ist für dich deine Gebetszeit. Okay? Aber es heißt nicht, dass du jetzt sofort aufstehen musst und beten musst, sofern du noch Zeit hast. Weil wie viel Zeit hast du denn, wo doch die Zeit ausgelaufen ist? Denn du bist ja erst aufgestanden, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Und die Antwort lautet, du hast Zeit bis zum nächsten Gebet. Du hast Zeit bis zum nächsten Gebet. Ja. Wenn es nämlich gemeint wäre, dass man sofort nachholen muss, sofort aufstehen muss, sofort ziehen muss, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht angeordnet, dass man weiterreist. Und alles, was dazu gehört. Und noch eine zweite entscheidende Sache, wie wir aus der vorigen Überlieferung gehört haben, heißt es, sie beteten dann die beiden freiwilligen Raka'a des Fajr-Gebets. Wenn es eine Pflicht ist, das Salat nachzuholen, sobald man sich daran erinnert, kann es nicht sein, dass man das hinausschiebt durch eine freiwillige Tat. Das ist eine eindeutig freiwillige Tat. Okay. Deswegen trotzdem natürlich zweifellos, je früher man seine Schulden Allah gegenüber begleicht, desto früher ist man diese Schuld los. Da gibt es keine Zweifel. Aber es kann sein, dass du dein Morgengebet verschlafen hast und du sowieso in einer halben Stunde, eine Stunde aufstehen wirst, weil du sowieso zur Arbeit, zur Schule gehst oder ähnliches. Du sagst, Khalas, ich habe sowieso schon verschlafen und jetzt habe ich, Alhamdulillah, die Rahma von Allah Azza wa Jal, dass ich mich noch ein wenig ausruhen kann und dann stehe ich sowieso auf. Das war's. Solange du das nicht absichtlich gemacht hast, sondern aus Versehen, aus Unachtsamkeit, wie es in der Überlieferung heißt, trifft dich keine Sünde. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Die Sahaba, radiallahu anhum, die da anwesend waren, manche unter ihnen sagten unter sich, wir waren nachlässig. Das heißt, قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا. Tafriyat ist die Nachlässigkeit. Und dann, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfahren hat, sagte er, لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ. Im Schlaf gibt es keine Nachlässigkeit. Das ist eine riesengroße Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie erginge es den Menschen, wenn Allah sie zur Rechenschaft ziehen würde, wenn sie etwas verschlafen haben. Und jeder von uns weiß, dass das Verschlafen eine Art Nachlässigkeit ist. Ja? Denn du kannst ja auch etwas dafür tun, nicht zu verschlafen. Und während dem Schlaf bist du unachtsam, klar, du bist nicht bei Sinn. Aber du kannst etwas tun, in dieser Zeit fit zu sein, wenn du früher schlafen bist. Oder wenn du dich nicht schlafen legst, wenn du weißt, dass du dann verschlafen wirst. Du kannst auch einen Wecker stellen und so weiter und so fort. Das heißt, und der Wecker, den du stellst, kannst einstellen, also zwei stellen. Du kannst auch heutzutage mit deiner digitalen Uhr alle 2-3 Minuten einen Wecker stellen. Und das Allerwichtigste an der Sache ist, abhängig von diesen Sachen ist, jeder weiß, je wichtiger dir ein Termin ist, desto eher verpasst du ihn auch nicht. Und jeder weiß von uns, wenn er mit seinem Herzen verbunden ist mit einer Sache, morgen früh um 8 muss ich unbedingt aufstehen, weil ich muss zum Flughafen. Okay? Sonst verpasse ich meinen Flug, verpasse ich 300, 400 Euro und die Urlaubsreise und so weiter und so fort. Ja? Deswegen, das ist entscheidend, es hängt einfach vieles damit, hängt vieles davon ab, wie hoch deine Wertschätzung ist für das, was du eigentlich vorhast. Und das Gebet ist deine Beziehung zu Allah tabaraka ta'ala. Je mehr du ihn verherrlichst und je mehr du dieses Gebet wertschätzt, desto eher wirst du auch nicht verschlafen. Und wir kennen aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zumindest ich nicht, keine andere Begebenheit als diese. dass er verschlafen hat, alayhi. Und da sagen auch manche Gelehrte, es ist von Allah absichtlich, so sollte es sein, damit wir lernen, wie es geht. Und damit wir wissen, dass er auch ein Mensch ist, alayhi salatu wassalam. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Aber entscheidend ist, er sagte dann, alayhi salatu wassalam, wenn jemand von euch ein Gebet verpasst, fa'idha saha ahadukum an salah. Das heißt, wenn jemand von euch ein Gebet verpasst hat. So. Und dieses Verpassen, Unaufmerksamkeit, Vergessen, ist alles eine Art, etwas aus Versehen, unabsichtlich gemacht zu haben. Ja. Soll er es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Und dann heißt es in diesem Hadith zusätzlich, und wenn es am nächsten Tag ist, dann zur richtigen Zeit am nächsten Tag. Und dann heißt es in der Erläuterung, Al-Khattabi sagte, ich kenne keinen Fiqh-Gelehrten, der dies verpflichtend gesagt hätte. Also gibt ein Ijma' darüber, dass diese Aussage nicht verpflichtend ist. Das heißt also, wenn du am nächsten Tag, wenn du erst heute dich daran erinnerst, dass du gestern dein Maghrib-Gebet vergessen hast, okay, dann würde das bedeuten, nach dieser Aussage, dass man zum Maghrib-Gebet erst das Maghrib-Gebet vom gestrigen Tag nachholt. Aber die zweite Ansicht ist wohl eher die Ansicht der Mehrheit, dass man die Gebete alle nachholt, die man nach dem verpassten Gebet verrichtet hat. Das heißt also, das ist auch die Ansicht von Abdullah ibn Umar, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sich heute daran erinnert, dass man gestern sein Maghrib-Gebet nicht verrichtet hat, dann sagt er, dann betest du jetzt dein Maghrib-Gebet, dann nochmal das Isha von gestern, dann das Isha, Fajr von gestern, dann das Dhuhr von heute, also Fajr von heute, Dhuhr von heute, Asr von heute, und dann betest du später dein Maghrib zur richtigen Zeit. So. Und wenn man das berücksichtigen würde, dann würde man das Gleiche machen, eben zur Maghrib-Zeit erst und nicht jetzt schon. Wallahu a'lam. Wenn man das macht, ist man auf dem sicheren Weg. Der nächste Hadith wurde Schad eingestuft. Abu Qatada berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte die Armee der Führer los. So hieß die Armee, die zur Schlacht von Mu'tah ging, einem Ort in Asch-Scham. Die Schlacht von Mu'tah ist die Schlacht, die zwischen den Muslimen und den Römern stattgefunden hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte die Armee der Führer los, dann erzählte er die Geschichte und sagte, aufgeweckt hat uns erst die Sonne, als sie aufging. Wir standen erschrocken auf, um zu beten. Ich hatte vorhin gesagt, Rückkehr von der Schlacht in Khaybar. Nein, es heißt im Hadith, in Khaybar haben sie Rast gemacht. Khaybar ist eine Ortschaft, was ist relativ in der Nähe von Medina. Aber das ist praktisch auf dem Rückweg gewesen bei Khaybar, ja? Nicht Schlacht von Khaybar oder sowas, weil Khaybar hatte, wie wir wissen, an der Parteienschlacht zugunsten der Muschikin teilgenommen, und die Schlacht ging zugunsten der Muslime aus, und da war das. Aber hier geht es um die Schlacht von Mu'tah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, also wir standen erschrocken auf, um zu beten, weil die Sonne war schon auf. Der Prophet sagte, langsam, langsam, bis die Sonne hoch stand. Er sagte, langsam, langsam, bis die Sonne hoch stand. Dann sagte er, wer gewöhnlich die zwei Rak'a vor dem Fajr-Gebet zu verrichten pflegte, soll sie jetzt verrichten. Da beteten wohl, und das ist auch ein Hinweis darauf, ja, dass wir wissen, die Sunna-Gebete vor und nach dem Fard-Gebet werden ja auf der Reise nicht verrichtet, aber Fajr schon. Das ist die einzige Ratiba, Sunna-Ratiba-Gebet, das man auf der Reise verrichtet. Und das ist das Fajr-Gebet. Also das Sunna vom Fajr-Gebet. Da beteten sowohl diejenigen, die sie gewöhnlich verrichteten, als auch diejenigen, die sie gewöhnlich nicht verrichteten. Was willst du Besseres machen? Das ist ein schöner Hinweis darauf, wenn du unter rechtschaffenen Menschen bist, spornen sie dich nur dazu an, mitzumachen. Bist du im Ramadan in der Moschee, im Tarawih-Gebet, Was willst du machen? Willst du mit den Leuten mit? Wenn du zu Hause wärst, willst du es vielleicht nicht machen. Dann ordnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an, dass zum Gebet gerufen werden solle. Daraufhin stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf und leitete für uns das Gebet. Als er fertig war, sagte er: Wir loben Allah, dass uns nichts Diesseitiges vom Gebet abgehalten hat, sondern unsere Seelen waren in Allahs Hand, Azza wa Jal. Yani, wir haben nicht gespielt, uns unterhalten, gekauft und verkauft und plötzlich war die Gebetszeit verstrichen. Nein, wir haben geschlafen, unsere Seelen waren in der Hand von Allah, subhanahu wa ta'ala. Er schickte sie, wann er wollte, zurück. Weil der Mensch, wenn er schläft, ist die Seele bei Allah, tabaraka wa ta'ala. Lebt er weiter, kommt sie zurück. Verstirbt er, bleibt sie bei ihm, subhanahu wa ta'ala. Wer sich von euch an das Fajr-Gebet erst am nächsten Tag erinnert, soll zusätzlich zum Pflichtgebet das gestrige nachholen. Darauf basiert die Ansicht, die ich vorhin erwähnt habe, dass man mein Gebet verschlafen hat. Aber, noch einmal, es geht um nach dieser Ansicht verschlafen und man erinnert sich am nächsten Tag erst daran. Okay? Weil wenn es am gleichen Tag ist, dann betet man es sofort. Und wie ich gesagt habe, nach einer Ansicht, die anderen Gebete, die man vorher verrichtet hatte und die Reihenfolge dadurch nicht eingehalten hat, holt man dann ebenfalls nach, dann ist man auf dem sicheren Weg. In der Version von Abu Qatada heißt es: Allah hat eure Seelen genommen, wann er wollte, und zurückgegeben, wann er wollte. Steh auf und ruf den Adhan für das Gebet aus. Dann standen sie auf und vollzogen die Gebetswaschung. Als die Sonne schon hoch oben stand, stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf und leitete die Leute im Gebet. In dieser Version heißt es: Er vollzog den Wudu, als die Sonne schon hoch oben stand, und leitete sie im Gebet. Hoch oben stand kann bedeuten, dass er gewartet hat, bis die Sonne deutlich aufgegangen ist, weil wir wissen ja, erst wenn sie um eine Sperrlänge aufgegangen ist, ist die verbotene Gebetszeit vorbei. Und das ist ja die Zeit, in der man nicht beten darf, also kein Gebet anfangen darf. Und es macht auch kein freiwilliges Gebet anfangen darf, aber es macht auch keinen Sinn, Pflichtgebet jetzt da zu verrichten, weil die Zeit ist sowieso ausgelaufen. Die Zeit ist sowieso ausgelaufen. Dann warte, bis die Sonne richtig aufgegangen ist und dann verrichtest du dein Gebet. Es kann aber auch bedeuten, dass aufgrund der Reise und der Kompanie, dass es in einen weiteren Ort gereist ist, dass es eben Zeit gedauert hat, bis die Sonne etwas weiter oben stand. Nächste Überlieferung: Abu Qatada berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: In Bezug auf Schlaf gibt es keine Nachlässigkeit. Nachlässigkeit gibt es nur im Wachzustand, dass man nämlich ein Gebet erst verrichtet, wenn die Zeit des Nächsten schon eingetroffen ist. Und diese Überlieferung, es gibt uns diesen Spielraum. Ja, und diese berichtet den Spielraum. Und auch wenn die meisten Gelehrten sagen, dass man sein Gebet nachholt, sobald man sich daran erinnert, aber die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und diese Überlieferung, wo es heißt, Nachlässigkeit gibt es erst, wenn man sein Gebet verrichtet hat, nachdem die nächste Gebetszeit eingetroffen ist, weisen deutlich darauf hin, dass die Fajr-Zeit, wenn du sie verpasst hast, hast du Zeit bis zum Dhuhr nachzuholen. Wenn du deine Dhuhr-Zeit verpasst hast, Dhuhr-Gebet verpasst hast, hast du Zeit, also das ist Asr-Zeit schon, hast du Zeit, bei der Asr-Zeit hast du nicht so viel Zeit, du hast ja sonst, das ist in der ersten Hälfte ungefähr verrichten, aber es geht darum, dass wenn du es erst später verrichtest, bist du nicht nachlässig gewesen, was das Nachholen deines Dhuhr-Gebet angeht. Und das gleiche gilt für alle anderen Gebete. Nachlässigkeit und aus diesem Hadith entnehmen wir ebenfalls, dass grundsätzlich jedes Gebet, dass die Gebetszeit jedes Gebetes dann endet, wenn die nächste Gebetszeit eingetroffen ist. Dhuhr geht bis Asr, Asr geht bis Maghrib, Maghrib geht bis Isha, Isha geht bis Fajr. Außer beim Fajr gemäß Ijma' geht er bis zum Sonnenaufgang, nicht bis zur Dhuhr-Zeit. Ja, das ist, was die Gebetszeiten angeht, wann eine Gebetszeit beginnt und wann eine Gebetszeit endet. Anas ibn Malik berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer vergessen hat, ein Gebet zu verrichten, soll es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Es gibt darüber hinaus keine Sühneleistung. Es gibt darüber hinaus keine Sühneleistung, keine Kafara. Das ist ein Zusatz, der für uns wichtig ist. Imran ibn Husayn berichtet, dass sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal auf einer Reise befand. Sie verschliefen das Fajr-Salah und wachten erst durch die Sonnenhitze auf. Dann zogen sie ein wenig weiter, bis die Sonne etwas höher stieg. Dann ordnete er sallallahu alaihi wasallam Bilal radiallahu anhu an, zum Gebet zu rufen. Dann betete er vor dem Pflichtgebet 2 Rak'a. Danach rief er Bilal radiallahu anhu die Iqama aus und er sallallahu alaihi wasallam betete das Fajr-Gebet. Das ist eine inhaltlich vielleicht das gleiche, aber es ist ein anderer Überlieferer. Das heißt, wir haben jetzt diese Überlieferung kennengelernt, ja, durch mehrere. Ne? Einmal durch Abu Qatada, einmal durch Anas ibn Malik, einmal durch Imran ibn Husayn radiallahu anhu und auch durch Abu Huraira. Ja? Und das weist darauf hin, dass entweder waren sie viele anwesend, oder es waren mehrere Begebenheiten und in beiden Fällen stärkt es unsere, sag ich mal, Theorie, dass diese Ansicht richtig ist, also dass es nicht nur jetzt ein Einzelfall ist, der einmal stattgefunden hat, sondern das ist eine Sache, die nicht nur sahih überliefert ist, und es gibt ja sahih und es gibt ja dann darüber auch zum Beispiel Mashhur, ja. Und darüber gibt es auch dann Mutawatir, ja. Und das ist natürlich für uns schon von großer Bedeutung, weil das ja unser Salah betrifft. 444. Wir machen das Kapitel fertig heute schon. Amr ibn Umayyah al-Damri sagte: Wir waren einmal mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf einer seiner Reisen. Er verschlief das Subh-Salah, bis die Sonne aufging. Dann wachte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf und sagte: Entfernt euch von diesem Ort. Dann ordnete er Bilal an, den Adhan für das Gebet auszurufen. Das heißt also, nachdem sie sich von dort entfernt haben und sich wieder beim nächsten Ort niedergelassen haben. Hiernach vollzogen sie den Wudu und beteten die zwei freiwilligen Raka. Dann ordnete er Bilal an, die Iqama auszurufen und dann leitete er sie im Subh Salah. Auch in diesem Hadith sehen wir einen weiteren Überlieferer, radiallahu anhu. In der nächsten Überlieferung heißt es, Zu Mikhbar al-Habashi, radiallahu anhu, er diente damals dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er berichtet, dann vollzog er, sallallahu alaihi wasallam, den Wudu so, dass der Erdboden nicht nass wurde. Dann ordnete er Bilal, radiallahu anhu, an, den Adhan auszurufen. Daraufhin stand der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, auf und betete 2 Rak'a, ohne sich dabei zu beeilen. Dann sagte er zu Bilal, radiallahu anhu, ruf die Iqama aus. Anschließend betete er das Pflichtgebet, ohne sich zu beeilen. In dieser Überlieferung entnehmen wir unter anderem, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Wudu wenig Wasser verbrauchte. Und das ist der Hinweis, dass er sagte, der Boden wurde nicht nass. Gemeint ist, der Boden wurde nicht klitschnass. Das Tropfen Wasser auf den Boden fallen ist normal. Aber die Frage ist, wie viel Liter Wasser benutzt du? Und du bist auf einer Reise und auf der Reise musst du erst recht sparsam mit dem Wasser umgehen. Und wie wir wissen, einmal seine Körperteile zu waschen ist das Minimum, aber dein Gebet ist dadurch gültig. Ja? Und du bekommst eine einfache Belohnung. Wäschst du dich zweimal, ist deine Gebetswaschung ebenfalls gültig und du bekommst doppelte Belohnung. Wäschst du dich dreimal, dann ist deine Gebetswaschung nicht nur gültig, sondern der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, das ist meine Gebetswaschung und die Gebetswaschung der Propheten vor mir. Und dementsprechend natürlich erwarten wir dreifache Belohnung. Und wenn man aber wenig Wasser zur Verfügung hat, empfiehlt es sich, sich einmal damit zu waschen. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, aus dieser Überlieferung, wo es zweimal heißt, dass der Prophet a.s.w. sowohl beim freiwilligen Gebet als auch beim Pflichtgebet sich nicht beeilt hat, weist darauf hin, dass die Zeit, in der er wach geworden ist, für ihn, das heißt für denjenigen, der sein Gebet verschlafen hat, die Gebetszeit ist. Das ist seine Gebetszeit. Ja. Deine Gebetszeit ist nicht mehr die Zeit, die normalerweise gilt, sondern jetzt beginnt deine Gebetszeit, sobald du dich daran erinnerst, sobald du weißt, dass Allah von dir will, dass du beten sollst, dein Fajr-Gebet in diesem Fall, und deine neue Gebetszeit endet jetzt mit dem Mittag und nicht mehr vorher. Also gibt es auch keinen Grund, dich zu beeilen. Das heißt, beeilen im Sinne von, dass man schnell betet. Dass man schnell betet. In dieser Version heißt es, er rief den Adhan aus, ohne sich zu beeilen. Also auch den Adhan. Ja. Und das ist auch eine schöne Sunna, sage ich mal, weil der Mensch vielleicht, wenn er ihm so etwas passiert, das Gefühl hat, dass er schnell was nachholen soll. Das ist vielleicht vom Shaitan, weil dadurch bringt es ihn dazu, dass er sein Gebet kurz fasst. Ja. Also wenn er normalerweise beim Fajr-Gebet vielleicht immer eine Seite aus dem Koran gelesen hat oder zwei Seiten gelesen hat, dann beim Nachholen liest er vielleicht nur ganz kurz, um seine Pflicht erledigt zu haben. Und das soll er soll nicht mit der Sache so umgehen, sondern dass es von Allah für ihn so bestimmt war, ist nicht seine Schuld. Er betet jetzt sein Gebet so, wie es von ihm verlangt wird, beziehungsweise wie er es verrichten kann. Im letzten Hadith für uns für heute, inshallah ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, wir kamen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zur Zeit von Hudaybiyah zurück. Da fragte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer hält für uns Wache? Bilal sagte ich, dann schliefen sie alle, bis die Sonne aufging. Dann wachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf und sagte, tut dasselbe, was ihr auch sonst tut. Tut dasselbe, was ihr sonst auch tut. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, dies machten wir dann. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, das ist es, was man tut, wenn man etwas verschlafen oder vergessen hat. Und zum Abschluss, diese Aussage des Propheten alaihi salam, in der er gesagt hat, das ist es, was man tut, wenn man etwas verschlafen oder vergessen hat, ist eine allgemeine Aussage. Und dadurch, aus dieser Aussage wissen wir, dass die Anordnung des Propheten a.s.w. weiterzuziehen und die Sunna nachzuholen und dann das Pflichtgebet zu verrichten, kein Urteil ist, das sich nur auf das Fajr-Gebet bezieht, da er hier eine Aussage getroffen hat, die sich auf alle anderen Pflichtgebete bezieht. Okay? Weil das ist eine, und deswegen sagt man, es geht hier bei dem Urteil, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefällt hat, nicht um den konkreten Anlass. Der konkrete Anlass ist das Fajr-Gebet gewesen. Sondern es geht um die allgemeine Aussage, die er getroffen hat, und zwar, wenn man ein Gebet verschlafen oder vergessen hat, soll man es verrichten, sobald man sich wieder daran erinnert. Und das nennt man Qiyas. Also das sind die Grundlagen des Qiyas. Ja? Und deswegen ist die Sunna des Propheten a.s., was die Überlieferung angeht, relativ wenig im Vergleich zu dem, was die Fiqh-Gelehrten in ihren Büchern schreiben. Ja? Weil er redet hier von einem Fajr-Gebet, offensichtlich ist es mehr als eine Begebenheit, weil dem einen heißt es hier Zeit von, naja, Allah, wir kamen hier von der Zeit von Hudaybiyah zurück und die Schlacht von Mu'tah, Allahu an, die war später. Okay? Also kann sein, dass es hier zwei verschiedene Begebenheiten gewesen sind oder drei sogar. Aber welches Gebet wird man am ehesten verschlafen? Natürlich das welche Gebet am ehesten. Und dann auch, wie ihr sehen könnt, auf der Reise. Weil in der Stadt, und der Prophet a.s.w. ist direkt neben der Moschee, die Wahrscheinlichkeit, dass man das dann verschläft, ist sehr, sehr gering. Und wir sehen deswegen, das Reisen hat eben seine Tücken, sag ich mal. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.